Drittes Kapitel, Wunschverwirklichung. Seine Wünsche verwirklicht man, indem man sie aus dem geistig und emotionalen Rahmen befreit, der sie an der Verwirklichung hindert. Das ist das Grundprinzip. Das ist allerdings nicht so einfach, weil, eben, man oft nicht weiß, habe ich den Gedanken jetzt krampfhaft bei mir, habe ich ihn verdrängt, was ja auch eine Form des Krampfes wäre. Oder ist es wirklich so, dass ich einen Gedanken hatte, mir etwas stark gewünscht und dann losgelassen habe, so dass ich der Wunsch auch verwirklichen kann? Klingt alles extrem idiotisch und banal, aber das ist haargenau, genau das Grundprinzip. Alles, was man sonst noch macht, Rituale, Beschwörungen, egal was, hat den Zweck, gegen Absichten nicht wirksam werden zu lassen. Die Methode, ihn loszulassen, bezeichne ich als Elementeausgleich, also dass man es schafft, einen Gedanken nicht mehr so für sich zu halten, so dass man selbst verhindert, dass er sich verwirklicht. Ein Beispiel: Ich wünsche mir eine neue Freundin, oder überhaupt eine Freundin, ich stelle mir das sehr intensiv und stark vor. Und dann kommt der schwierige Teil, nämlich dass ich mir sage, ja passt, und weg ist der Gedanke. Nur, es wird leider nicht so einfach sein, weil, jedes Mal wenn ich alleine zu Hause bin, oder wenn ich ein hübsches Mädchen sehe, denke ich mir, na wo ist denn, meine? Also muss man jetzt die vier Elemente, die im Zusammenhang mit dem Wunsch existieren, in ein Gleichgewicht bringen. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Man hat den starken Wunsch geäußert, das entspricht dem Feuer. Fühlt das Bedürfnis, nachdem dass man eine Freundin oder einen Freund hat, entspricht dem Wasser. Überlegt sich alles, was eben dazu notwendig ist, etwa dass man ausgeht, wie man sich kleidet, das ist natürlich die Luft. Und macht sich sehr bewusst, dass man das wirklich will, versucht auch alle materiellen Dinge, die in dem Zusammenhang wichtig sind, einigermaßen hinzukriegen, Erde. Bis jetzt ist eigentlich noch nichts Magisches daran, jeder wünscht sich regelmäßig alles Mögliche. Diese vier Elemente, so wie gerade beschrieben, wie sie in Erscheinung treten, entsprechen ja unserem Wunsch, na, wo ist denn meine Freundin, hier verbirgt sich die Gegenabsicht. Es ist also alles in einem Spannungsverhältnis, und manchmal ist wirklich leicht, es genau richtig aufrecht zu erhalten, daran scheitern viele Wünsche. Wie schafft man das? Indem man sich klar macht, ja, ich bin jetzt so weit, dass ich wirklich jemanden will, dass ich eben auch vom Gefühl her so weit bin, an alles logisch gedacht, alles praktisch vorbereitet habe, so dass es passt. Diese Methode funktioniert anders als bei Sigillen, wichtig ist, dass man seine Absicht beibehält. Alles, was sie beeinträchtigt, lösen wir mit dem Ausgleich der Elemente auf, wie gesagt, diese Methode funktioniert anders als bei Sigillen. Dazu gibt es ganz konkrete vier Erscheinungen im eigenen Denken. Man wird immer wieder, jeden Tag, vielleicht öfter oder vielleicht auch nicht so oft, manchmal nur in längeren Zeitabschnitten, feststellen müssen, dass man unglücklich ist, weil man ja keine Freundin oder keinen Freund hat. Hier haben wir das Ungleichgewicht, und dieses Ungleichgewicht verhindert, dass der magische Wunsch stattfindet. Ihn von seinen Gegenabsichten befreien ist der magische Zugang, aber bitte beachte, dass erst der ursprüngliche Wunsch das Ungleichgewicht entstehen lässt. Würde man den Wunsch nicht mehr haben, wäre wieder alles bestens. Es ist also selbstverständlich, dass man eine Spannung durch seine Wünsche erzeugt, und dass man die Absicht haben muss, dass etwas so geschieht, wie man es gerne hätte. Diese Absicht muss man natürlich aufrecht erhalten. Eben anders als bei Sigillen. Ein Gegenbeispiel wäre, jemand der auch alles richtig macht, aber einen verdrängten Gedanken hat, etwa den, dass es bei ihm ja ohnehin nie klappt. Mehr dazu später in diesem Kapitel. Es ins Gleichgewicht zu bringen bedeutet, sich damit so auseinanderzusetzen, dass man sich wieder wohlfühlt und darüber lachen kann, Wasser, sich gut und kräftig fühlt, oft bekommt man eine rote Hautfarbe oder ist energiegeladener, Feuer. Dass alles logisch durchdacht und klar und alles Wesentlichen bekannt und gut erklärt ist, Luft, oder Schwert, wie im nächsten Kapitel erklärt wird. Und dass man den Punkt erreicht und sich bewusst macht, Erde, ja, das schaffe ich wieder. Man muss sich mit dem ursprünglichen Wunsch gut fühlen, sich kräftig fühlen, man muss das, worüber man sich an so einem Tag nicht gut gefühlt hat, gut erklären können und für sich selber rationalisieren und darüber reden können, Luft. Und es muss sich irgendetwas, im Idealfall positiv ereignet haben, Erde. Entweder ist einem bewusst geworden, na, ich mache mir unnötige Sorgen, das wird schon funktionieren. Vielleicht kriegt man auch Geld, mitunter ein zwischenzeitlicher Trost, der es einem leichter erträglich macht und einem so das Bedrückende wegnimmt, dass sich der eigentliche Wunsch noch nicht verwirklicht hat. Also genau die vier Elemente müssen stimmen, das Ganze muss harmonisch und gut sein, das ist der sogenannte Elementeausgleich. Also vier Phänomene. Dass der Ausgleich erreicht ist und oft bemerkt man das erst durch die Erkenntnis, Erde, dass er stattgefunden hat. Wie schafft man das? Oft ganz alleine, oder mit Freunden, mit Psychologen, wie auch immer, Hauptsache ist, dass die vier Ereignisse des Elementeausgleiches tatsächlich stattfinden. Eine brutale Methode, sich magische Wünsche zu erfüllen, ist eine Sigille, darauf gehe ich aber hier im Video nicht ein. Elementeausgleich hilft, auch verdrängte oder versteckte Gegenabsichten unwirksam werden zu lassen, sie zeigen sich alle, oft an scheinbar unbedeutenden Kleinigkeiten. Man kann sie einfach erkennen oder sie gedanklich bis zu ihrem ursprünglichen Auftreten zurückverfolgen und ihnen dann die Kraft, wie sie sich auf unseren aktuellen magischen Wunsch auszuwirken, eben durch Elementeausgleich nehmen. Indem man sich den ersten Gedanken oder die erste Problematik bewusst macht, und sieht, wie kein Zusammenhang zum aktuellen Wunsch besteht. Man fühlt sich wohl dabei und ist begeistert, dass einem etwas Vernünftiges aufgefallen ist. Begeistert, das Feuer, gutes Gefühl, Wasser und kann es klar sagen, Luft und sieht das Licht am Ende des Tunnels, also das Ergebnis, dass man es wieder schaffen wird, Erde. Alle vier Elemente haben einen positiven Ausgleich erfahren, es müssen immer alle vier daran beteiligt sein. Das Entscheidende ist nicht, dass man hier die Erbsen zählt, sondern dass man weiß, dass man es hat. Ja, mehr ist nicht daran, am großen Geheimnis, wie Magie funktioniert. Natürlich gibt es tausend Möglichkeiten, sie zu betreiben, Sigillen, die Geister beschwören, Mantras, schamanisches, japanische Flüche und blutige Rituale, sie alle haben im Kern keinen anderen Zweck als das gerade Erklärte zu bewirken. Achte auf die Formulierung dessen. Was du dir wünschst, ich werde gesund als Wunsch kann dich krank machen, wie solltest du sonst gesund werden können? Wenn du damit, bis hierher zurechtkommst, kannst du das vierte Kapitel überspringen.